Für Einstein ist es dasselbe, ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde. Es genügt, der Jehovaschen Formel Parameter hinzuzufügen, denn die eine Sache ist so wahr wie die andere. Denn es gibt keine Wahrheit, die Wahrheit existiert nicht, weil dieselbe Gleichung der Geschwindigkeit der Verbreitung des Lichts ein bloßes Grundsatzgesuch ist. Auf diese Weise bringt man den Zweifel in die arische Welt, man beginnt ihren Kosmos zu verminen, um ihn in das Chaos zu stürzen. Alles ist eine Angelegenheit der mehr oder weniger komplizierten Berechnung, die man der Formel hinzufügt. Das Einzige, das sich nicht ändert, ist die Relativität. So kann man auf das Unwahrscheinlichste die Relativität zulassen, in der Weise, dass alles dieselbe Sache zu sein scheint. Und anscheinend ist Einstein entschlossen, der arischen Welt eine Gewissheit zu übergeben, immer wenn diese bereit ist, ihm den Preis dafür zu zahlen. Welchen Preis? Alles außer Acht lassen, es zu reinen mathematisch-algebraischen Formeln reduzierend, die Form, das Fleisch, das Blut, die Verkörperung Gottes und der Götter auslösend, genauso wie Picasso. Weil die Geschwindigkeit der Verbreitung des Lichtes, ihre Beständigkeit, ihre pluridimensionale Stetigkeit als letzte Gewissheit vollständig mathematisiert ist, berechnet in reinen Formeln, ohne einen einzigen Rest heißer Natur zu hinterlassen. Der Jude hasst das goldene Zeitalter. Es gibt kein Licht, nicht einmal Bewegung, nur ein Nichts von Zahlen und Formeln. Die letzte empfindliche Grundlage der modernen Physik, die geometrisch-räumlichen Kategorien, verschwinden. Der Zeitraum wird eins, eine Stetigkeit, die übergeht, in algebraische Formeln ausgedrückt zu werden. Sogar der Begriff der Kraft verschwindet. Die Krümmung, die räumlich-zeitliche Stetigkeit, bedeutet nichts, was man sich vorstellen könnte. Wiederum handelt es sich um einen algebraischen Wert. Man wirkt auf die Tatsachen wie leere Phänomene, die sich auf mathematisch-algebraische Formeln beschränken. Es handelt sich darum, die Tatsachen mathematisch zu registrieren. Notwendigerweise musste man auf die Elektrorechner stoßen. Die einsteinsche Widersinnigkeit der Unterbrechung und der Unwahrscheinlichkeit führt direkt dazu, die Atomstrahlung und die größten Surrealismen zu zahlenmäßigen Mengen zu reduzieren, wie die quantische Mathematik und Physik, die unendlichen Zahlen, die erfundenen Zahlen und so weiter. Siehe mein Essay Nietzsche und die ewige Wiederkehr, Ausgabe Nueva Universidad. Die Relativität, die Atom- und Quantenphysik sind auf den geheimsten Grund der Wirklichkeit geraten, das Atom, das Elektron, das Proton, die Teilchen, die zu reinen mathematischen und algebraischen Formeln zu reduzieren versuchend und sie von jeglichem Sinn und Geist aushöhlend. Für die Arier waren die Atome niemals abstrakte, leere Zahlenformeln. Es sind die Kobolde, die magischen Runen, die atomischen Götter. Für den Juden ist nur jenes Wirklichkeit, was man positiv kennt, das ohne Blut, ohne Fleisch, ohne irdische Verkörperung, ohne Form und geistige Sonne. Für den Juden gibt es nichts Unsterblicheres als die Fortdauer, Beharrlichkeit oder Standfestigkeit, wie im Einsteinschen Parameter. Denn der Unterschied zwischen dieser mathematischen, reinen kabbalistischen Außerachtlassung des jüdischen Zahlenkabbala, durch die Juden verfälscht, und der arischen Auffassung der Maya, der Illusion des Hinduismus, der Vedanta-Philosophie ist grundlegend. In der Katharsis der jüdischen Physik, dämonische Katharsis, wie Julius Evola sie nennt, wird ein Überbieten des Individuums nicht erreicht, weder ein buddhistisches Nirvana, noch weniger das tantrische Kaivalya. Der Plan einer höheren Wirklichkeit jenseits von Maya, geistig und übersinnlich, wohin die Viras durch Einführung in die mystisch-religiösen Einführungen der griechischen, ägyptischen und persischen Mysterien kamen, gelingt nicht. Man erreicht nur eine numerische kabbalistische Sphäre des reinen mathematischen und extrem rationalen Gedankens. Es gibt kein Überbieten noch eine Verwandlung der menschlichen Beschaffenheit. Der Wissenschaftler ist ein Fußgängermensch, sogar ein Untermensch. Es stimmt, dass die Mathematisierung der Physik nicht mit den Juden ihren Anfang nahm, weil diese niemals Schöpfer sind. Doch nur die Juden konnten sie zu diesen Extremen bringen. Seit jeher hat es im Judentum einen Hang zur abstrakten und leblosen mathematischen Spekulation, zur Verneinung des geistigen Kosmos als eine lebendige Einheit gegeben, aber einen Hang zum Chaos und dem Nichts. Die Algebra und die Mathematik gelangten über das Abendland zu den Semiten. Für Pythagoras bedeutete die Mathematik und die Zahlen etwas anderes, sie waren lebende Symbole eines geistigen Mysteriums. Magie, Verwandlungsalchemie. Für die nordischen Polaren waren dies die heiligen Runen. Die Zahlen, die die algebraischen Operationen möglich machten, waren die arabischen, semitischen. Die Römer kannten sie nicht. Sie hatten ein anderes Rechnungsverfahren, sogar für die Errichtung ihrer wunderbaren Bauwerke, Brücken und Stadien. Ihre Zahlen, die römischen Zahlen, taugen nicht einmal für die Durchführung der einfachsten Rechenaufgaben. Die Juden, die Semiten im Allgemeinen, hatten schon immer einen Hang zur Spekulation der abstrakten Mathematik, sie der göttlichen Welt zueignend, sogar mit Spinoza. Deshalb die Verwandlung, die die Juden mit der orphischen Kabbala vornahmen. Die arischen Zahlen sind vielmehr Töne, Noten, wie in der orphischen Musik, die der Mantra der Hiranyagarbha-Kabda. Die jüdische Wissenschaft wird zur Zerstörung, zur endlichen Vernichtung der arischen Welt aus innerer, unwiderstehlicher Berufung führen. Sie wird dies durch die Einsteinsche Atombombe verwirklichen, es sei denn, es gelänge der Wissenschaft, eine neue arische Richtung aufzuzwingen. Und das ist beinahe unmöglich angesichts der augenblicklichen Weltherrschaft der Juden. Der Weg wäre eine Einordnung der empfindsamen und natürlichen Welt, ihres Maya als Symbol, in eine andere, höchste, überempfindliche, überrationale Wirklichkeit. Niemals vorher hat die Wissenschaft über die Weltmeinung geherrscht, der sie untergeordnet war. Niemals hat das Fach noch die Fachleute sich dem Unus Mundus aufgedrängt und eine besondere Beziehung mit dem Transuniversum der Eigenschaften unterhalten. Das Ideal imprägnierte die Philosophie Naturalis, auch das natürliche Recht. Heute ist die Philosophie am Ende. Eine einheitliche Weltmeinung widersteht nicht dem Fachmann, dem Computer, dem mathematischen Rechner, der reinen quantischen Außerachtlassung. Die rationale Strömung der modernen Zeit wird durch die Freimaurerlogen, das Illuminatentum eingeleitet, ein Beweis mehr, dass die Freimaurerei vom Judentum beherrscht war. Die positiven Wissenschaften beginnen ihre fantastische Laufbahn zu dem menschlichen, unendlichen, unumkehrbaren Fortschritt.